Hallo, herzlich willkommen zur Veranstaltung Merke dir Sternburgbier, die Sternburg-Brauerei während des Nationalsozialismus von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig. Ich bin Katharina, ich moderiere die Veranstaltung nur und begrüße herzlich den Referenten Stefan Gerbing aus Berlin, der zusammen mit Carsten Henning zur Sternburg-Brauerei im Nationalsozialismus forscht und Teile seiner Forschungsergebnisse heute vorstellen wird. Die Veranstaltung wird ungefähr so ablaufen, dass wir so ungefähr einen Vortrag von etwa einer Stunde hören und danach würden wir die Diskussion eröffnen und auch direkt die Diskussion ins Publikum eröffnen. Vorab würde ich euch nur bitten, dass ihr zumindest während des Vortrags nicht raucht hier drin. Okay, dann gebe ich dir das Wort. Okay, herzlich willkommen dann auch von mir. Ich freue mich natürlich über das Interesse an der Veranstaltung. Mir ist schon bewusst, dass das sicher auch mit dem Namen zu tun hat, um den es heute geht, Sternburg. Ich würde deswegen auch kurz nochmal eine Vorbemerkung mir erlauben, auch einfach um Missverständnissen vorzubeugen, worum es mir heute geht und worum es den Leuten, die die Veranstaltung eingeladen haben, geht. Es gibt so ein paar Kommentare, die es vorher gab, die mir das angebracht erscheinen. War auf Facebook von Nestbeschmutzung die Rede und dass Sternburg verunglimpft werden solle und dass bei Sternburg gar nichts passiert sei, dass bei anderen Brauereien auch nicht anders gewesen ist und so weiter. Die Veranstaltung dient tatsächlich nicht dazu, heute irgendwie darüber zu befinden, welches Bier man trinken soll oder welches nicht. Also wenn jetzt jemand hier irgendwie nach dem richtigen und unbelasteten Bier oder sowas sucht, muss ich enttäuschen. Es geht heute um Zwangsarbeit. 13 Millionen Zwangsarbeiter haben in Deutschland gearbeitet. Das heißt, in Brauereien, die während des Nationalsozialismus produziert haben, haben in der Regel auch Zwangsarbeiter gearbeitet. So. Es kommt noch was hinzu. Also die Brauerei Sternburg ist im Laufe ihrer Geschichte aufgekauft worden, umbenannt worden, verlegt, modernisiert, erweitert worden, ist durch Aufkauf vergrößert worden, ist vererbt worden, umgewandelt worden, enteignet, verstaatlicht, durch die Treuhand privatisiert, liquidiert, die Namensrechte sind übernommen worden und so weiter. Also wer jetzt irgendwie versucht, so direkte personalisierbare Profiteure dieses Systems von Zwangsarbeit jetzt hier festmachen zu wollen, der macht es sich ein bisschen zu einfach, sondern es ist eine deutlich komplexere Geschichte. Also allein schon, wenn man von der Geschichte Sternburgs redet, also natürlich eine gewisse Konstruktion. Der Stammsitz von Sternburg in Lycena ist in den 1990er Jahren geschlossen worden. Das heißt also auch, dass eigentlich die zentrale Kontinuität eigentlich vor allen Dingen der Name ist, der heute noch existiert. Trotzdem wirbt natürlich die Firma mit ihrer 190-jährigen Geschichte, benutzt auch diesen Namen, hat auch so eine eigene Betriebschronik auf der Website, wo eben zwischen 1882 und 1945 eine ganz große Lücke klafft. Deswegen denke ich, macht es durchaus Sinn, sozusagen da sich auch mit diesem Teil auf jeden Fall der Geschichte zu beschäftigen. Trotzdem ist so, ich bin weder Richter noch Pfarrer, das heißt, heute wird niemand irgendwie an den Pranger gestellt, aber ich werde halt auch keine Absolutionen erteilen, weil das kann ich gar nicht. Ich werde heute einen Ausschnitt vorstellen aus den Forschungen zu Sternburg, sage ich mal, von Carsten Henning und mir. Sage ich deswegen, falls heute irgendwelche Lorbeeren abfallen sollten, sollen die nicht nur mich treffen. Kurz was so zur Überlieferungslage, weil das auch das ist, was uns an der Geschichte von Sternburg ziemlich fasziniert hat. Die ist bei Sternburg tatsächlich relativ gut. Das ist gerade bei Firmen im Osten nicht so einfach, gerade wenn man auch zu Zwangsarbeit forscht, weil eben durch die Deindustrialisierung in den 1990er Jahren ganz viele Firmenarchive auch einfach schlicht verloren gegangen sind und damit eben auch Informationen über Zwangsarbeit und über andere sozialgeschichtliche Aspekte des Nationalsozialismus. Bei Sternburg ist das, wie gesagt, anders, da gibt es eine ganz gute Überlieferungslage, das ist so der eine Teil. Und andererseits ist an Sternburg auch interessant, dass man ganz gut, ich sage jetzt mal, deutsche und sächsische politische und Sozialgeschichte aus so einer Mikroperspektive nachvollziehen kann. Sternburg, die alte Sternburg-Brauerei in Lycena, gruppiert sich um ein zahlenmäßig recht überschaubares Gemeinwesen. Das heißt, ganz viele Konflikte gruppieren sich eben auch immer um die Brauerei ringsherum. Es gibt ein relativ hohes Maß an sozialer Transparenz und sozialer Kontrolle. Das heißt also auch nach politischen Systembrüchen weiß jeder im Ort sozusagen, was die anderen Leute vorher gemacht haben, nicht gemacht haben und gelassen haben. Das heißt, das macht aus unserer Sicht Sternburg zu einem spannenden Forschungsgegenstand. Ich werde mal kurz sagen, worüber ich heute reden möchte oder wie sich der Vortrag heute gliedert. Ich werde mit einer ganz, ganz kurzen Einführung beginnen in die Geschichte von Sternburg. Anschließend werde ich über die NSDAP in Lütschena sprechen, vor 1933. Dann werde ich zum Hauptteil meines Vortrags kommen, die Brauerei zwischen 30. Januar 1933 und dem 18. April 1945. Es gliedert sich nochmal in drei Themenkomplexe. Ich werde über politische Verfolgung in der Brauerei sprechen. Zweitens werde ich über die Zerschlagung der Arbeitersportvereine und die spezielle Rolle von Sternburg da drin sprechen. Und drittens werde ich über Zwangsarbeit bei Sternburg sprechen. Das wird sozusagen der Hauptteil sein. Und anschließend ende ich dann, je nachdem wie viel Zeit wir haben, noch mit einem ganz kleinen Exkurs Sternburg nach dem 18. April 1945. Genau, beginne ich gleich mal. Wie gesagt, die Brauerei Sternburg befindet sich erst seit Ende der 90er Jahre in Leipzig. Vorher wurde Sternburg in Lütschena im Nordwesten von Leipzig hergestellt. Vorläufer dieser Brauerei war eine kleine Gutsbrauerei, die Maximilian Speck 1822 erwarb. Nachdem dieser Maximilian Speck geadelt worden ist, nannte er sich Freiherr Speck von Sternburg, worauf eben der Handelsname Sternburg zurückgeht. In den 1830er Jahren ist eine damals sehr moderne Brauerei außerhalb des Ritterguts entstanden. Das sieht man hier auf diesem sehr schönen Plakat ganz gut. Und das ist und war auch der Stammsitz bis zur Schließung des Werks dann. Die Produktionsanlagen, wie gesagt, waren damals sehr modern und sind auch fortlaufend modernisiert worden. Sternburg hat dann zusätzlich konkurrierende Brauereien sowohl in Sachsen als auch in Preußen aufgekauft und dann in sogenannte Niederlagen, also in Vertriebspunkte für Sternburg Bier, umgewandelt. 1898 kam noch eine weitere Brauerei dazu, das ist die sogenannte Sternbrauerei, sieht man hier auch im Bild, die dann als Lütschena, also Sternburgsche Brauerei Lütschena, Abteilung 2 Schkeuditz, weitergeführt worden ist, die hier ebenfalls auf dem Plakat dargestellt ist. Also kurz gesagt, Sternburg hat eben zwei Werke gehabt in Preußen und eins in Sachsen, in Lütschena und in Schkeuditz, wie gesagt. Und eben ein sehr dichtes Netz von Niederlagen. Also ist deutlich eine sehr große Firma auch damals gewesen. Damit kommen wir jetzt auch schon sozusagen zur Geschichte des Nationalsozialismus und der Nationalsozialisten vor 1933 in Lütschena. Das habe ich deswegen eingeführt, weil Mitarbeiter der Brauerei eine sehr zentrale Rolle beim Aufbau der NSDAP gespielt haben. Das Maskulinum ist Absicht, weil das sind ausschließlich Männer, die die NSDAP in Lütschena gründen. Das sind Männer, die, also Kleinbürgertum, das ja in der Weimarer Republik für die frühe NS-Bewegung eine wichtige Trägerschicht gewesen ist, fand sich in Lütschena eigentlich vor allen Dingen in Gestalt der kaufmännischen Angestellten und der Brauer und der sogenannten Brauereibeamten. Die waren insgesamt in der Region eine ziemliche Minderheit, weil Lütschena und Umgebung ziemlich proletarisch geprägt gewesen ist. Also die meisten Arbeitgeber sind Industriebetriebe gewesen, die an der Bahnstrecke Halle-Leipzig gelegen gewesen sind. Und politisch ist dieses Milieu eher sozialdemokratisch und kommunistisch orientiert gewesen. Ich habe ja noch so zur Illustration so ein paar Bilder aus den Reichstagswahlkämpfen 1930 mitgebracht, wo man also Bilder aus Lütschena und Stameln, ist auch ein benachbarter Ort da oben, also im Nordwesten von Leipzig, sieht. Auch nochmal, um so ein bisschen das Milieu zu veranschaulichen, die Zahlen von den Reichstagswahlen 1928, sieht man also, dass der überwiegende Anteil der abgegebenen Stimmen an die SPD und die KPD ging. Es gab in Lütschena eine einzige Stimme, die an die NSDAP ging, also 0,2%. Das heißt, damals wusste man wahrscheinlich auch ziemlich genau, von wem die kamen und sozusagen es war relativ überschaubar. Selbst 1933, ich habe jetzt zwei Wahlkreise hier mal Lütschena und Umgebung sozusagen gezeigt, sieht man immer noch, dass selbst nach der Machtübertragung eher das politische Klima sozialdemokratisch-kommunistisch geprägt gewesen ist. Ortsgruppe Lützschena. Der NSDAP wurde am 01.01.1931 gegründet, in dem Haus da oben, also in dem oberen Abschnitt. Unten sieht man das Verwaltungsgebäude der NSDAP. Gegründet wurde das von Ortsgruppenleiter Gustav Peter. Ich habe die für den Vortrag anonymisiert gehabt. Ich habe jetzt nochmal gesehen, dass die schon lange genug tot sind, als dass man das jetzt auch den Namen aussprechen kann. Nur, das habe ich nicht wundert. Der nächste ist Bruno Wolfram, ebenfalls Braumeister bei Sternburg. Und es gab da noch weitere Mitarbeiter von Sternburg, die eben diese NSDAP-Ortsgruppe gegründet haben. Zusammen mit anderen, mit Karl R., der kommt noch ein paar Mal vor. Ich habe die jetzt so als Bilder mit reingemacht, damit man die bei den vielen Namen dann nicht ganz so durcheinander kommt. Der war auch Brauereibeamter und Parteihauptkassierer. Und der erzählt dann während des NS eben immer wieder stolz, eben, dass die politische Zelle der Brauerei Sternburg, also das ist so eine nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, die erste gewesen ist, die es überhaupt im Kreis Leipzig gegeben hat. Also auch dann bei den Gemeinderatswahlen 32 besteht die Liste der NSDAP eigentlich fast ausschließlich aus Sternburg-Mitarbeitern. Unter ihnen nenne ich jetzt auch nochmal, weil der auch öfter auftaucht, der 19-jährige Brauer Otto Klemm. Das sind jetzt alles keine deklassierten Männer, sondern wie gesagt, die stehen auch in der Betriebshierarchie relativ weit oben, sind beruflich etabliert und ein Großteil dieser Leute sind auch deutlich älter als dieser. Also der Klemm ist der jüngste von denen. Weil die Nationalsozialisten bei Sternburg diese Positionen, die sie auch in der Firma hatten, auch für ihre politischen Aktivitäten genutzt haben, blieb auch in der Weimarer Republik schon ihr Engagement für die NSDAP keine Privatsache. Also es gibt beispielsweise Artikel in der Leipziger Volkszeitung vor den Gemeinderatswahlen, wo eben skandalisiert wird, dass die NSDAP Räume von der Brauerei nutzt, Fahrzeuge von der Brauerei nutzt und so weiter. Es gibt zum Beispiel eben auch in der LVZ eine Frage noch, ist der Autopark der Brauerei auch für die Eiserne Front zu haben? Also Eiserne Front, quasi das Pendant zum Rotfrontkämpferbund von SPD und Gewerkschaften. Also Anspielung ist klar, die Nazis nutzen den Fuhrpark der Brauerei für den Wahlkampf. Es gibt noch einen anderen Artikel, den ich gefunden habe, ein neuer Schandstreich der Hitlergarde in Lützschena. Da wird eben beschrieben, dass Leute aus der Brauerei das Volkshaus, das ist so ein Gewerkschaftshaus und SPD-Versammlungslokal, beschmiert haben. Und eben dabei Otto Klemm, der namentlich erwähnt wird. Und es wird dann so eine Anspielung auf die Aktivitäten in der Brauerei gesagt. Naja, ob irgendwie der Kleber, den sie da benutzt haben, von der Brauerei geklaut worden ist oder zur Verfügung gestellt worden ist, das wissen wir nicht. Es gibt dann als Reaktion auf diese Anschuldigung gibt es Boykottaufrufe gegen die Brauerei, die zumindest auch wahrgenommen werden. Karl Rudolf, den hatten wir, also Mitglied der Ortsgruppe, beschreibt dann auch, gemäß unserer politischen Aktivität wurde die Brauerei Sternburg durch Informationen der marxistischen Presse, LVZ und andere, an die Öffentlichkeit weitgehend boykottiert. Wir verloren damals die ganzen Straßenbahnhöfe, marxistische Arbeiterlokale, Gartenkantinen und so weiter. Also die kauften dann Sternburg nicht mehr. Dass die vorher Sternburg hatten, sieht man jetzt hier zum Beispiel in diesem Bild, Werbelokal des Rotfrontkämpferbundes, hier 1928 mit Sternburg-Logo in der Nachbargemeinde von Lützschena. Die Brauereileitung, obwohl die jetzt nicht aus überzeugten Nationalsozialisten bestand, hat es offensichtlich weitgehend geduldet. Karl Rudolf wieder beschreibt es, trotz des auf die Direktion ausgeübten Drucks behielten wir beide, Gustav Peter und er, unsere Arbeitsplätze. Unser Spitzname aus der Kampfzeit war Nazi-Brauerei. Oswald Winde, das ist der Direktor von Sternburg, ist seit 1890 im Betrieb, hat mit einem Leserbrief dann an die LVZ geantwortet und schreibt dann, Politik wird in der Brauerei Sternburg überhaupt nicht getrieben. Es wird auch niemand nach seiner politischen Meinung gefragt oder beurteilt. Das sehen die, also das ist sozusagen die öffentliche Darstellung. Karl Rudolf widerspricht dem in einem anderen Schreiben etwas anders. Der sagt dann eben, nach der Machtübernahme hat die Partei bei vielen Gelegenheiten diesen Tatsachen Rechnung getragen, also dass die nicht gekündigt worden sind. Und der Name Brauerei Sternburg und ihrer Inhaber wird bis auf den heutigen Tag entsprechend geachtet. Also dann auch während des Nationalsozialismus. schon mal ein kurzes Zwischenfazit, sozusagen, was ich jetzt deutlich machen wollte. Also die NSDAP ist zunächst in Lütschena relativ marginalisiert. Die NSDAP-Ortsgruppe, die 31 gegründet worden ist, besteht aus Leuten, die in der Hierarchie relativ weit oben stehen. Die Nationalsozialisten konnten, weil sie eben in der Hierarchie weiter oben standen, auf Infrastruktur der Brauerei zurückgreifen. Der Direktor selbst war kein aktiver Nationalsozialist, duldete aber das Verhalten von seinen nationalsozialistischen Angestellten. Folge waren Boykottaufrufe und natürlich ein relativ großes Konfliktpotenzial in der Brauerei, weil Arbeiter eher sozialdemokratisch-kommunistisch, auf der anderen Seite sozusagen die kaufmännischen Angestellten, die Brauer und so weiter, waren Nazis. So viel vielleicht erstmal als ganz kurzes Zwischenfazit, um zum Hauptteil zu kommen, Sternburg 1933 bis 1945. Man könnte jetzt, wenn man ganz unbedarft und naiv rangehen würde, meinen, dass möglicherweise die Machtübertragung an die Nationalsozialisten für so eine Brauerei jetzt nicht die zuträglichste Zeit gewesen ist. Zum Image von Adolf Hitler gehörte sozusagen dieses Bild einer soldatischen Männlichkeit, die Betonung von Abstinenz. Also unser Führer Adolf Hitler trinkt keinen Alkohol und raucht auch nicht. Und es gibt entsprechende euphorische Aussagen, beispielsweise vom Guttemplerorden, also kennt vielleicht ein paar Leute, also sozusagen christlicher Abstinenzlerverein, der schreibt, Adolf Hitler und andere bedeutende Führer der nationalen Bewegung haben sich hineingestellt in die große Front der Kämpfer für eine alkoholfreie Kultur. Die Lösung der Judenfrage hat die Lösung der Alkoholfrage zu folgen, um der Reinheit und Sauberkeit unseres Volkes, um der Kraft und Gesundheit der Nation Deutschland vom Alkohol frei. By the way, also während des Nationalsozialismus sind mehrere 10.000 Leute, die Alkoholiker waren, zwangssterilisiert worden, dass noch sozusagen, dass das durchaus auch einen Zusammenhang gibt. Sternburg erweitert auch tatsächlich, Sternburg blieb und also war und blieb Marke ersten Ranges und die Überlegenheit der deutschen Brauherrenmenschen zeigte sich aus Sicht der Sternburgler auch weiterhin in der Überlegenheit gegenüber den Auslandsbieren, insbesondere aus Tschechien. Sternburg hat durchaus in der Zeit sein Sortiment erweitert, das hat aber keine politischen Gründe, also dass jetzt Sternburg Fassbrause, alkoholfrei anregend erfrischende Sternburg-Selters und Sportlimonaden herstellte und mit Heil Hitler bewarb, hatte keine politischen, sondern eher ökonomische Gründe. Bleiben wir bei der Ökonomie. Ökonomisch waren die Jahre zwischen 1933 und 1939 Zeiten der Konsolidierung. Also es gab die Einbrüche in der Wirtschaftskrise und durch die erwähnten Boykotte. Bis 1939 steigt der Bierausstoß an bei Sternburg, bricht dann zum Zweiten Weltkrieg hin ein und steigt dann wieder 1944 ohne an die Zahlen vor 1933 anknüpfen zu können. Also hier nochmal 33 bis 39 Anstieg und dann nochmal so ein Peak 43 bis 44. Ich zeige das jetzt gerade, weil das natürlich auch einen Zusammenhang gibt, einerseits zur Zwangsarbeit und andererseits aber auch zu Turbulenzen, die es 33, 34 für so eine Brauerei gegeben hat und zeigt das, weil ich jetzt später darauf nochmal Bezug nehmen werde. Die Brauereidirektion bemühte sich durchaus zu einem, sag mal, guten Verhältnis zur NSDAP weiterhin und zum nationalsozialistischen Staat. Also Jahrestag der Machtübertragung am 30. Januar 1933, Führergeburtstage und so weiter, die wurden halt auch mit Betriebsappellen, Gefolgschaftsabenden und so weiter gefeiert. Darüber hinaus benutzte auch die NSDAP weiter eben Einrichtungen der Brauerei, insbesondere den Versammlungssaal. Es gibt so Aufstellungen von jährlichen Veranstaltungen und da steht dann also, dass der Generalmitgliedsappell der NSDAP dort stattfand, die Verpflichtung der Jugend, Dienstbesprechung der NSDAP-Kreisleitung, Zellenversammlung der NSDAP-Betriebszelle, NSDAP-Mitgliederappelle und so weiter. Also es gibt dann einen beachtlichen Rückgriff auf die Ressourcen von der Brauerei durch die Partei, Anführungsstrichen. Auf dem Bild sehen wir auch so ein eine Feier im Versammlungssaal der Brauerei anlässlich des Dienstjubiläums des Direktors. Da sieht man dann eben links eine Büste von James Alexander Speck von Sternburg, links Direktor Oswald Winde auf der rechten Seite und den in der Mitte, den kennen vermutlich alle. Oswald Winde selbst, also der Direktor, der Sternburg über viele Jahrzehnte sehr geprägt hat, ist selbst eher, zumindest ergibt sich das so aus den Quellen, eher so christlich-nationalliberal eingestellt. Es wäre aber falsch, dann eine sehr starke Distanz zum Nationalsozialismus anzunehmen, sondern man kann eher in seinen Reden, die er auch hält, so eine schrittweise Übernahme von bestimmten Versatzstücken, also über geteilte Normen wie Antikommunismus, Volksgemeinschaftsideologie und so weiter betrachten. Ich habe, das ist noch ein anderes Bild, was auch ziemlich sprechend ist. Also es gibt eine Reihe von Dorffesten beispielsweise, wo dann eben mit Hakenkreuzfahnen geschmückte Sternburgwagen an den Festumzügen beispielsweise teilnehmen. Genau, der Kameradschaftsabend, auf den ich hinaus wollte, 1935, da finde ich sozusagen, merkt man auch nochmal, welche Rolle auch diese Betriebsfeiern bei Sternburg haben. Also Jahrestag der Machtübertragung, der zweite, 17 Uhr, Oswald Winde öffnet in Lütschena im Gasthof diesen Jahrestag und beginnt erstmal überraschend mit einem Lob der liberalistischen Regierung vor dem Ersten Weltkrieg. Erzählt dann, ja, dass 1918-19 wären dann die marxistischen Regierungen gekommen und sei eben Adolf Hitler zu verdanken, dass er 5 vor 12 verhindert habe, dass Deutschland kommunistisch werde. Dann spricht er über Volksgemeinschaft und das ist erstmal relativ interessant. Er sagt, die Volksgemeinschaft muss gepflegt werden in der Familie, Nachbarschaft, in der Gemeinde und im ganzen Volk. Und auch die Pflege der christlichen Religion gehört dazu, eine Volksgemeinschaft richtig zu gestalten. Und deshalb ist auch der Kirchenbesuch notwendig, denn die Lehren, die dort verkündet werden, gehören eben auch mit zum Aufbau. Leider werden unsere Kirchen auch nicht so besucht, wie das erforderlich und wünschenswert ist. Wo bleiben insbesondere unsere Männer? Ich könnte mir vorstellen, dass auch von der Führung der NSDAP einmal vorbildlich eingegriffen werden könnte, denn die große Anzahl der Mitglieder im Kirchenvorstand ist ja aus Mitgliedern der NSDAP zusammengesetzt. Also man merkt so eine recht eigene Interpretation der NS-Volksgemeinschaftsideologie und er erläutert dann anschließend eben, wie Sternburg eigentlich die Volksgemeinschaft schon vorher in der eigenen Betriebsverfassung verwirklicht worden hat. Also er erwähnt dann freiwillige Sozialleistungen, die betriebliche Krankenkasse und so weiter. Also es ist eher so eine Aneignung über so kooperatistische Vorstellungen, die er macht. Und er macht damit natürlich auch so ein Integrationsangebot an Leute, die keine Nationalsozialisten vor 1933 waren. Aus Sicht der NSDAP ist das, glaube ich, auch nicht weiter problematisch, dass der zunächst noch diese recht eigene Auffassung davon hat, weil es gibt danach, treten dann eben die örtlichen Nationalsozialisten auf. Karl Rudolf, den wir schon gesehen hatten, spricht dann über das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, über das Reichserbhofgesetz, mit dem der Boden der jüdischen Spekulation entzogen wird und so weiter. Dieser Abend endet dann. Nach dem Betriebsappell wurde mit einem gut zubereiteten Mahl des leiblichen Wohles gedacht, nachdem das Sternburg-Bier umso besser schmeckte, heißt es dann sozusagen in einem Bericht über den Abend. Gibt es noch musikalische Darbietungen und so weiter. Und man sieht, dass diese Feiern auch für die, also bei denen dann NSDAP-Funktionäre Reden halten, die Firma spendiert Eisbein für alle Mitarbeiter, werden 300 Eisbeine vertilgt, die Familien sind da, es gibt Getränke, Gutscheine und so weiter. Das hat natürlich auch eine gewisse Bindungsfunktion in so einem lokalen Kontext. Der betriebliche Alltag ist, ich hatte das angedeutet, konfliktträchtig aufgrund eben dieser Position in der Hierarchie der nationalsozialistischen Mitarbeiter. Und die nutzen natürlich die Machtmittel, die ihnen der neue Staat sozusagen auch zur Verfügung stellt. Mir sind 1933 bis 1934 allein 13 Kündigungen aus politischen Gründen bekannt. Das sind Kommunisten und Sozialdemokraten, wie beispielsweise Ludwig S., der 1933 gleich rausfliegt. Und der erzählt eben später davon, wie ihm von Otto Klemm, den hatten wir auch vorhin schon mal, gedroht worden ist, dass er ihn nach Kolditz bringen lasse. Kolditz ist eines der frühen Konzentrationslager in Sachsen. So, ich muss jetzt gerade noch mal, bin jetzt gerade ein bisschen verrutscht. Genau, hier ist Otto Klemm. geht gleich weiter. So, jetzt sind wir schon beim Guttemplerorden. Genau. Es wurde dann tatsächlich 2 Jahre später dennoch verhaftet, in Beisein von Gustav Peter, dem Peters, dem Ortsgruppenleiter. Und er ist in ein Konzentrationslager eingeliefert worden, wo er insgesamt 4 Jahre und 4 Monate blieb. Es gibt weitere Geschichten. Es gibt einen Flaschenkellerarbeiter, Max R., der ist 1933 gefeuert worden, weil er an der Verladerampe des Bieres zu einem Bierfahrer gesagt hat, mach den dreckigen Fetzen ab. Gemeint war das rote Hakenkreuzfähnchen. Ein Kassierer der Freien Gewerkschaften, Arnold L., ist gefeuert worden, weil er erzählt hat, dass er von der SA überfallen worden ist und ihm die Gewerkschaftskasse geklaut worden ist. Paul W. wurde gefeuert, weil er zunächst mit Guten Tag gegrüßt hatte und nicht mit Heil Hitler. Als er dann ihm gesagt worden ist, dass es ab jetzt Heil Hitler heißen würde, hat er Heil Scheiße gesagt. Und redet sich dann auch in dem anschließenden Verfahren wirklich im Kopf und Kragen. Also erzählt dann irgendwie, dass seine Karnickelsau gestorben ist und dass er deswegen so schlechte Laune hatte und dass er sonst eigentlich gar nicht so ist. Es gibt weitere Leute, Otto H., der hat sich damit gebrüstet, einen SA-Mann niedergeschlagen zu haben. Willi K. hat Hitler, ein bisschen eigenartig, einen tschechischen Anstreicher genannt und hat über die SA gesagt, er könne diesen braunen Banditen nur ins Gesicht spucken. Die Leute fliegen sofort aus dem Unternehmen. Und es gibt dann einige von denen, die diesen Kündigungen widersprechen und versuchen ihre Äußerungen, eben wie dieser Mensch, der dann über seine Karnickel redet, herunterzuspielen. Sie betonen, dass, also Max R. beispielsweise, dass er nie Mitglied in irgendeiner politischen Organisation war. Sie distanzieren sich teilweise von ihren Mitgliedschaften. Also Arnold L., dieser Kassierer, sagt, dass er schon 32 aus der SPD ausgetreten ist und dass er überhaupt nur Mitglied sein geworden ist, weil er ja als Funktionär der Gewerkschaften dazu gezwungen gewesen sei. Willi K. gibt zu Protokoll, ich gebe selbst zu, dass meine Einstellung dem nationalsozialistischen Staate gegenüber nicht so war, wie sie hätte sein sollen, was ich aber aufs Aufrichtigste bereue, und sagt dann, ja, das sei ihm auch alles jetzt eine bittere und heilsame Lehre, wörtliches Zitat gewesen, und er sagt, er habe auch die Mitgliedschaft in der SA beantragt. Also es gibt durchaus auch so ein gewisses Maß an Konzessionsbereitschaft, wenn man es positiv formulieren möchte, und das nutzt aber keinem von denen, also die Kündigungen bleiben bestehen. Max R. sagt auch, ja, er wäre auch in die NSDAP eingetreten und führt noch einen recht eigenartigen Kronzeugen an. Er sagt, ich glaube bestimmt, dass unser Führer Adolf Hitler mit diesen Maßnahmen, die hier die Brauerei Sternburg vornimmt, nicht einverstanden ist. Denn in jeder Rede des Kanzlers spricht er doch, ich reiche jedem Deutschen die Hand, der sich zu mir bekennt. Ich mache das jetzt so ausführlich, weil natürlich interessant ist, wie die Funktionäre der NSDAP, die dann eben auch angehört werden in diesem Verfahren, darauf reagieren. Sie sagen, dass bei diesen Kündigungen eben auch zu berücksichtigen sei, dass das eben ein roter Ort wäre. Und es darf nicht verkannt werden, dass in einem solchen Marxistennest heute noch Kräfte am Werk sind, die da glauben, durch ihre finsteren Machenschaften weiter wühlen und hetzen zu können. Und nehmen dann auch wieder auf diese Boykottversuche vor 1933 Bezug. Also hier steht, also sagen die beiden, Gustav Peters und Karl Rudolf sagen, diese Personen sind sogar so weit gegangen, dass sie auch der Firma insofern Schaden zugefügt haben, als die zahlreichen Gastwirtschaften unter Hinweis auf die Nationalsozialisten, die wir in den Betrieben arbeiteten, dazu bewegten, die Entnahme des Sternburg-Bieres einzustellen, weil es ein Nazi-Betrieb sei. Fernerhin haben sie auch dafür gesorgt, dass es sich zum Teil um Betriebsratsmitglieder handelt, unsere Parteigenossen aus dem Betrieb zu bringen. Diese Kündigungswelle endet nicht 33, sondern die geht immer weiter. Ich habe jetzt noch ein weiteres Zitat mitgebracht, weil das Betriebsklima zumindest in der Umbruchszeit dadurch, glaube ich, ganz gut greifbar wird. Es geht um einen Heizer, der entlassen ist, und über den heißt es: Es wird festgestellt, dass F., welcher dem Betrieb über 20 Jahre angehört, ein fanatischer SPD-Mann war, welcher Jahre hindurch bei der Partei führend tätig war. Nach der Machtübernahme glaubten wir, dass F. klug genug sei, wenigstens tolerant zu sein. Aus dem Grunde zufolge seiner langjährigen Dienstzeit haben wir im April 1933 bei der Aufstellung der Liste feindlicher Elemente im Betrieb F. nicht zur Entlassung vorgeschlagen. Seitens der NSBO, also der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation, wurde F. seit April 1933 dauernd beobachtet und festgestellt, dass F. bei jeder Gelegenheit, wo er glaubt, Gesinnungsgenossen vor sich zu haben, hämische und zweifelsähende Bemerkungen fallen lässt. Für die Leute, die dann, also zeigt sich nochmal ein solches, es gibt schwarze Listen im Betrieb und sozusagen die Leute, die da arbeiten, werden von Leuten wie Gustav und wie Rudolf permanent unter Kontrolle oder unter Beobachtung zumindest gehalten. Die Leute, die gefeuert worden sind, waren in einer ziemlich schwierigen Lage, sagt dieser Ludwig S., den ich anfangs erwähnt hatte, der auch ins Konzentrationslager kam. Monatelang haben sie zum Teil mit ihrer Familie ohne jeden roten Heller Unterstützung sich durchhungern müssen. Bei Vorsprache wegen Arbeitsaufnahme wurden sie auch in anderen Betrieben zurückgewiesen, weil sich niemand traute, den aufzunehmen, der bereits aus der Nazi-Brauerei hinausgeflogen war. Willi K., auch einer der Gekündigten: Ich bitte zu berücksichtigen, dass durch meine fristlose Entlassung meine liebe Frau und vor allem auch mein liebes Töchterchen schwer zu leiden hatten. Durch die Art und der Entlassung ist es mir unmöglich gemacht, in absehbarer Zeit wieder in Stellung zu kommen. Also das wird von mehreren beschrieben, sozusagen, dass Gustav Peter, der dann auch später stellvertretender Kreisleiter wird, dann eben zu anderen Betrieben, wo die versuchen anzufangen, geht und sagt, hier, der ist bei uns rausgeflogen, das ist ein schlimmer kommunistischer oder sozialdemokratischer Hetzer, stellt den nicht ein. So viel vielleicht erstmal dazu. Ich habe jetzt auch nochmal kurzes Fazit, was das zusammenfassen soll. Also es gab Kündigungen auf Initiative dieser NSDAP-Funktionäre, die beriefen sich dabei auf ein vermeintliches Betriebsinteresse und verschränkten das eben mit einem nationalsozialistischen Verfolgungswillen. Man kann zumindest die Frage stellen, ob für Sternburg selbst dieses Betriebsinteresse gegeben ist. Also es sind Leute, die sehr lange in dem Betrieb waren, also auch mit den Arbeitsabläufen vertraut gewesen worden sind, aber die NSDAP-Funktionäre, insbesondere Gustav Peters und Karl Rudolf, haben ihre Führungspositionen oder ihre Machtpositionen im Betrieb dazu ausgenutzt, um eben diese politischen Gegner aus dem Betrieb zu drängen. Nach den Kündigungen sind sie weiter verfolgt worden, also die Leute, die gefeuert worden sind, und zumindest die Brauereileitung hat sich nicht hinter diese Mitarbeiter, die gekündigt werden sollten, gestellt. Ich komme zum nächsten Thema, also Bruch. Sternburg und die Zerschlagung der Arbeitervereine. Ich hatte vorhin mit dem Foto auch schon mal einen Hinweis darauf gegeben, welche Beziehungen die Brauerei Sternburg zur organisierten Arbeiterbewegung hatte, nämlich über Bierlieferverträge mit Partei- und Gewerkschaftslokalen und so weiter. Auch die Arbeitersportvereine im Raum Leipzig, wo es ziemlich viele davon gab, hatten mit Sternburg Bierlieferverträge. Und diese Zerschlagung hat erstmal, also im Zuge der Gleichschaltung, hatte erstmal für die Brauerei, barg die zumindest erstmal die Gefahr, dass die ganz viele Kunden, die sie eben noch in dem Milieu hatten, verlieren würden. Und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, sich an dem Eigentum zu bereichern von diesen Sportvereinen. Um das zu verstehen, muss ich jetzt ein bisschen was über Bierlieferverträge erzählen. Die beinhalten fast immer Exklusivitätsklauseln, ist bis heute so. Also Gastwirtschaften verpflichten sich, ein Bier von einer Brauerei und nur dieses Bier anzubieten. Als Gegenleistung verpflichten sich die Brauereien in der Regel, Teile des Inventars zur Verfügung zu stellen, Mobiliar, Zapf- und Kühlanlagen etc. Könnte man jetzt rechtlich noch viel zu erzählen. Das sind Sukzessivlieferungsverträge, ne? Also sozusagen die Brauerei liefert Bier, die werden in bestimmten Abständen bezahlt. Aber sozusagen, das ist erstmal ein asynchrones Geschäft. Bier, Geld, Bier, Geld, Bier, Geld und so weiter. Und um das abzusichern, damit wenn eine Kneipe pleite geht zum Beispiel, dass die Brauerei trotzdem bezahlt wird, gibt es in der Regel, gibt es zum Beispiel so Hypothekenverträge. Werden Hypotheken auf diese Grundstücke von den Kneipen abgeschlossen. Ich gehe jetzt einmal sozusagen durch die Arbeitersportvereine, die das betrifft, damit man einen Eindruck von denen bekommt. Es gab auch nach 33 Bierlieferverträge mit denen. Das ist zum Beispiel Sportverein Adler. Hier sieht man die Sportkapelle, die Sektion Paddeln. Es gibt den TSV 93 Warn, der die August-Bebel-Kampfbahn, die es heute noch gibt, betreibt. Das ist die Gaststätte des Vereins. TSV Probstheider. TSV Wiederitzsch, das ist er noch nicht. TSV Lindenthal, das ist der hier. Bölitz Ehrenberg, Freie Turnerschaft Paunsdorf, etc. etc. Diese Vereinshäuser sieht man auf diesem Bild auch schon. Das sind eigentlich recht opulente Einrichtungen. Gerade das in Paunsdorf, also das ist so ein richtiges Freizeitzentrum mit Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Bühne, Kinosaal, Kegelbahn, Freiterrasse und so weiter. Die haben einen, um eine Idee davon zu bekommen, die haben einen Umsatz von 406 Hektolitern, das sind 40.600 Liter Bier, 81.200 Halbliter Flaschen im Jahr. Ich wollte eigentlich nochmal fragen, was das Haus hier verkauft, damit man eine Idee kriegt, aber das weiß jetzt spontan wahrscheinlich auch niemand. Aber das sind auf jeden Fall ordentliche Umsätze, die da gemacht werden. Entsprechend groß sind die Kapitalbeteiligungen. Also Verein für Volkssport Mockau, da stecken 30.000 Reichsmark drin von Sternburg. In Paunsdorf sind 20.000 Reichsmark. Das sind Reichsmarkbeträge, das heißt, wenn man auf heutige Eurobeträge gehen möchte, muss man das nochmal mit 3,5 bis 4 multiplizieren, um dann auf die Eurobeträge kommen. Also heutige Kaufkraft knapp 100.000 Euro teilweise. Wenn man sich jetzt vorstellt, diese Sportvereine werden 1933 zerschlagen. Das heißt, diese ganzen Verträge müssen abgewickelt werden. Da werden Zwangsverwalter eingesetzt, gegenüber denen werden Ansprüche geltend gemacht und so weiter. Wer übernimmt das bei Sternburg? Große Überraschung. Achso, hier nochmal. Gustav Peters. Das heißt, der sorgt dafür, dass es Nachnutzer gibt, also verhandelt dann mit SA und SS-Formationen, die diese Sportplätze weiter nutzen. Sternburg richtet dann eben Kneipen wie das Braune Eck in Leipzig ein. Sportplatz Probstheider wird von der SS-Standarte zeitweilig genutzt und Gustav Peters lässt dann quasi auch seine Kontakte so ein bisschen spielen. Sagt zum Beispiel, also schlägt vor, dass in Probstheider das gut wäre, wenn man dann SS-Mann unterbringt, der in Gastwirtschaftsfragen erfahren ist und der dann als Entgegenkommen für die Überlassung der Platzanlage Flaschenbier und andere Getränke der Brauerei Sternburg vertreibt. Es gibt noch ein anderes Beispiel, was das auch nochmal deutlich macht, wie so eine Bereicherung aussehen kann. TSV Probstheider, da hat Sternburg noch Außenstände von 6.200 Reichsmark, die schuldet Probstheider der Brauerei. Die haben eine Turnhalle, die kostet 14.300 Reichsmark. Und die Brauerei will jetzt diese Turnhalle haben. Ja, was soll eine Brauerei mit einer Turnhalle? Stadt Leipzig sagt, naja, wir kaufen das Ding vielleicht. Das heißt sozusagen, aus diesen 6.200 Reichsmark, die die Schulden haben, kriegen die eine Turnhalle für 14.300 Reichsmark, verticken die für 10.000 Euro Reichsmark. Das heißt, Stadt Leipzig spart 4.300 Reichsmark und Sternburg hat 3.800 Reichsmark, wohlgemerkt, zusätzlichen Gewinn. Das ist ein Gedankenspiel, was Gustav Peters macht. Ich konnte bisher noch nicht nachweisen, dass das tatsächlich stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat. Das sind die Überlegungen der Brauerei. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das rausgefunden haben, ob so kam oder ob es bei der Idee bleibt. Okay. Dazu kurz nochmal zusammenfassend, also Umbruchszeit 33, 34 barg erstmal die Gefahr von wirtschaftlichen Turbulenzen. Sternburg hatte nach wie vor auch Kunden aus der Arbeiterbewegung, die verloren gingen. Dennoch gab es keinen nennenswerten Rückgang des Ausstoßes oder es gab keinen Rückgang des Ausstoßes. Man kann darüber spekulieren, inwiefern das mit den guten Kontakten dieser Führungsschicht von NSDAP-Leuten in der Brauerei zu tun hat. Und was man zumindest, Rechtschreibfehler, sehen kann, dass die Brauerei plante, sich am Eigentum der Arbeitersportvereine zu bereichern. Damit. Okay, hervorragend. Damit komme ich zum letzten Komplex: Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg bei Sternburg. Der Zweite Weltkrieg, hatte ich gesagt, bedeutet zunächst erstmal für Sternburg einen Absatzeinbruch. Kurzzeitigen Produktionsrückgang kann man sich relativ gut vorstellen. Umstellung auf Kriegsökonomie bedeutet zentralisierte Rohstoffzuteilungen, bedeutet Mangel an Arbeitskräften, weil die männliche Belegschaft zu einem nicht geringen Teil an die Front einberufen wird und so weiter. Trotzdem gibt es dann diesen bemerkenswerten Anstieg 43, 44 und das hat in zweifacher Hinsicht, dürfte das mit dem System der NS-Zwangsarbeit zu tun haben. Zum einen profitierte Sternburg von Zwangsarbeiterlagern als Kunden, war mir vorher auch nicht bekannt, habe ich zum ersten Mal gehört. Es gibt eine Reihe von Großkunden, also das sind die Mitteldeutschen Motorenwerke, die Hasag bezieht von Sternburg Getränke, das Lager Großstetteln ist erwähnt, das könnte ein Lager der Junkerswerke gewesen sein, es gibt ein Lager in Thekla, was Getränke von Sternburg bezieht. Da weiß ich aber noch nicht genau, welches das ist, da gibt es verschiedene Lager, die da in Frage kommen. Auch Sternburg selbst, das ist dann die zweite Hinsicht, in der Zwangsarbeit bei Sternburg eine Rolle spielt, gab es bei Sternburg Zwangsarbeiter, sowohl in der Schkeuditzer Brauerei, also der zweite Betriebsteil, als auch in Lütschena. 1941 waren das 32 Ausländerinnen, 25 männliche und 7 weibliche und das steigt dann sukzessive an auf dann insgesamt 50 Ausländerinnen, davon 5 Frauen 1943. Bei der Belegschaft, die haben, ist das im Prinzip jede sechste Person. Also jede sechste Person, die bei Sternburg arbeitet, ist eine Zwangsarbeiterin. Hinzu kommen Zwangsarbeiter, die auf dem Gut der Familie der Speck von Sternburgs arbeiten. Die gehören nicht direkt zur Brauerei, sondern wie gesagt, denen gehört auch noch dieses Gut. Genau, also wenn man die noch dazu rechnen würde, wären es nochmal deutlich mehr. Ich hatte jetzt vorhin gesagt, hatte ich, glaube ich, im Eingangsstatement gesagt, klar, wer ab 1939 produziert hat oder in den 40er Jahren produziert hat, der hat auch Zwangsarbeiter gehabt. Trotzdem überrascht erstmal zumindest die Zahl der Zwangsarbeiter. Also jeder Sechste ist eigentlich eine ganze Menge und es gibt auch Schreiben eben bei Schkeuditz, dass man sich da sehr drum bemühen musste. Hier gibt es dieses Zitat. Besondere Schwierigkeiten verursachte uns im Berichtsjahr der Mangel an Arbeitskräften, da das Arbeitsamt Halle, das war schon auf der anderen Seite der Grenze, den Brauereien auch jetzt noch keine ausländischen Arbeitskräfte als Ersatz für einberufene Arbeitskameraden, also NS-Jargon für Mitarbeiter, zur Verfügung stellt. Weil alle ausländischen Kräfte von den in unserem Bezirk außerordentlich stark vertretenen Rüstungsbetrieben, unter anderem Leuna und Buna-Werke, benötigt werden. Also das heißt, könnte sein, dass man durchaus auch gute Kontakte sozusagen brauchte, um dann zumindest in dieser Zahl Zwangsarbeiterinnen zugeteilt zu bekommen. Nichtsdestotrotz erreicht das die Sternen und auch eben die Sternburg-Brauerei in Lütschena. Springen wir ganz kurz. Und es gibt dann also in den Betriebsakten eine ganze Reihe von Informationen, die sich sozusagen zu einem Bild auch über die Lebens- und Arbeitsbedingungen quasi zusammenfügen. Das sind zum einen Berichte, die während der Entnazifizierungsverfahren und während des Enteignungsverfahrens entstanden sind. Die muss man teilweise ein bisschen kritisch gegenlesen. Aber es gibt auch eine Reihe von Konflikten, die es im Betrieb gibt, die dann im Vertrauensrat, also quasi das so eine Art Betriebsrat ist zu schön dafür gesagt, also sozusagen eine Betriebsvertretung, eine nationalsozialistische, die dort behandelt werden. Also da tauchen ständig Konflikte von Zwangsarbeitern mit Zwangsarbeitern und so weiter auf. Bei den Betriebsappellen gibt es immer auch wieder Ansprachen an die Zwangsarbeiter, wie die sich zu verhalten haben und so weiter. Die erste Erwähnung, die ich gefunden habe von Zwangsarbeitern, ist ein tschechischer Zwangsarbeiter im Jahr 1940. Es ist belegt, dass Sternburg zuerst Zwangsarbeiter in diesem Gewerkschafts- und Versammlungslokal, was ich anfangs erwähnt habe, im Volkshaus untergebracht hat. Und da gibt es eine Auflistung, wo 14 Personen erwähnt sind, ohne dass klar ist, welcher Zeitpunkt das abbildet. Das heißt also, es muss offensichtlich noch andere Unterbringungsorte gegeben haben. Ein Hinweis findet sich in einem Vertrauensratsprotokoll 42, da heißt es, die in den Räumen der Brauerei einquartierten Ausländer, dass die in die Räume der Gastwirtschaft Tankstelle untergebracht werden soll. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo sich das Lokal befindet, da sind wir noch dabei, aber deutet erstmal darauf hin, dass es noch weitere Lager gibt, wo Zwangsarbeiter untergebracht sind, die jetzt noch nicht in der Sekundärliteratur erwähnt sind. Das ist auch relativ typisch, also in Berlin kenne ich das auch sozusagen, dass es Dutzende Lager gibt, die bisher noch nicht irgendwie erwähnt sind. Wie gesagt, neben diesen Zwangsarbeiterinnen in der Brauerei gibt es auch auf dem Rittergut Zwangsarbeiter, die für die Familie der Speck von Starnbergs arbeiten. Nicht das erste Mal, auch im Ersten Weltkrieg, jetzt habe ich mich verhaspelt, genau. Auch im Ersten Weltkrieg gibt es Kriegsgefangene, die auf dem Gut arbeiten. Das heißt also, da gibt es auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz, ich sag mal, mit unfreier Arbeit bei den Speck von Starnbergs. Die Arbeiter, die jetzt im Zweiten Weltkrieg da sind, das sind überwiegend Polen, die auf dem, also immer die männliche Form, da weiß man dann immer nicht, ob da auch Frauen bei sind oder ob das einfach das generische Maskulinum ist, was da verwendet wird. Es kann durchaus sein, dass die auch teilweise in der Brauerei aushelfen mussten. Also ich habe Quellen gefunden, wo davon die Rede ist, dass russische Zwangsarbeiter oder Leute aus der Sowjetunion zeitweise in der Produktion aushelfen mussten, obwohl die eigentlich für den Luftschutz angestellt worden sind. Also da gibt es sozusagen auch einen, ich sag mal, einen recht kreativen Umgang mit der Zuteilung von den Arbeitsämtern. Es gibt natürlich Überschneidungen zwischen dem Gut und der Brauerei, also beispielsweise die Brauereipferde und so weiter werden auf dem Gut gepflegt und so weiter. Also da gibt es auch sozusagen Verschränkungen der Geschichten. Ich hatte es gesagt, die meisten sind Tschechen und Tschechinnen. Von den 14, die fürs Volkshaus erwähnt sind, sind 12 Personen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren. Es ist ein Slowake, der dort arbeitet, und ein weiterer Pole wird in dieser Auflistung erwähnt. In Schkeuditz in der Sternenbrauerei sind französische Kriegsgefangene, die dort arbeiten und da zur Arbeit gezwungen werden. Was immer wieder auftaucht in den Quellen, ist auch nicht überraschend, also Schikanen und Gewalt, in Einzelfällen auch tödlicher Gewalt. Der Brauereidirektor erklärt nach 1945 ganz freimütig, dass bei Starnberg die Zwangsarbeiter auch geprügelt worden sind. Das sei aber... Gibt es noch ein Zitat? Ein bisschen durcheinander gerade. Insbesondere Ausländer, Tschechen und Russen, Ausländer, Tschechen, Russen seien auf erdenklich rücksichtslose Art gemaßregelt und behandelt worden. Steht außer Zweifel, dass diese, die besonders nach einem bestimmten Raum beordert wurden, in Abwesenheit von irgendwelchen Zeugen geschlagen worden sind, insbesondere auf Veranlassung des W, also Wolfram, und dem damaligen Betriebsobmann Klemm. Okay, ich habe jetzt hier irgendwie... Ganz kurz nochmal zurück, ich hatte noch ein anderes Zitat. Achso, genau, das ist das Zitat, was ich eigentlich gesucht habe. Wegen der Prügelstrafe erklärte Direktor Winde, dass er W und P, also Wolfram und Peters, strikt untersagt habe, Ausländer zu schlagen. Trotzdem sollen wiederholt Ausländer geschlagen worden sein. K. Klemm habe sogar einen Ausländer erschossen, noch kurz vor dem Einrücken der Amerikaner. Also brutale Gewalt regelmäßig und eben auch eben in diesem Fall mit tödlicher Gewalt. Das kommt auch bereits während des NS auch zur Sprache, zumindest in der Sternenbrauerei. Da gibt es folgendes Zitat rausgesucht. Personalleiter K. hat bei der DAF, also der Deutschen Arbeitsfront, Beschwerde eingereicht, weil er sich die Behandlung der Ausländer nicht mehr länger ansehen konnte. Erst nach Einschaltung der DAF mäßigten und zügelten sich die beiden Hauptbelasteten und schränkten die Maßregelung etwas ein. Es gibt noch einen anderen Bericht, der das nochmal ausführt und eben auch von den anderen, also nochmal etwas umfassender, die Lebensbedingungen schildert. Da heißt es in den Personalunterlagen eines Mitarbeiters, B. hat während des Krieges die Küche der ausländischen Zivilarbeiter und der französischen Kriegsgefangenen unter sich. Hier ist es wiederholt, man kann sagen, jeden Tag zu Auftritten gekommen. Der Grund war die mangelhafte Verpflegung, also auch ein Hinweis auf die Lebensbedingungen. Auch führte B. eine strenge Kontrolle darüber, dass sich ja keine Deutschen mit den Ausländern unterhielten. Er ging sogar so weit, dass er die Ausländer auf Schritt und Tritt verfolgte. Auch war es uns Deutschen streng verboten, dass wir während des Luftschutzdienstes uns ja nicht mit den Ausländern unterhielten. Nichtbefolgung dieser Anweisung drohte B. stets mit Anzeige. Die Behandlung der ausländischen Zivilarbeiter sowie der französischen Kriegsgefangenen war unmenschlich. Am besten wird die Behandlung, also das sind alles Rechtschreibfehler aus dem Original, dadurch gekennzeichnet, dass sich ein ausländischer Arbeiter nicht scheute, nach der Kapitulation nochmal ca. 50 Kilometer nach Starnberg zurückzukehren, um dem B. durch Verabreichung einer Tracht Prügel für die begangene Behandlung während der Dauer des Krieges zu strafen. Da wir tagsüber mit B., da derselbe im Büro beschäftigt war, wenig zusammenkamen, können wir über das weitere Verhalten nichts mehr aussagen. Auf dem Rittergut der Starnbergs wird dann auch 1945 der Hofmeister entlassen, auch eben wegen wörtliches Zitat, gröbere Verletzungen in der Behandlung der Polen, die er sich zu Schulden hat kommen lassen. Also wie gesagt, all diese Berichte zeigen, dass brutale Gewalt zum Alltag gehört. Einerseits sozusagen relativ ungeregelt durch Klemm, Peters und so weiter, aber auch durchaus institutionalisiert, beispielsweise tschechischen Arbeitern, die sich weigerten, Äpfel für die Apfelsaftkälterei zu entladen. Die wurden von Bruno Wolfram mit Sonntagshaft bedroht, also auch nochmal der Gedanke, ja, also dass die wird von der Polizei durchgesetzt. Das heißt, die kommen für einen Tag in den Knast, die Zwangsarbeiter, und die wird halt genau auf den einzigen freien Tag gelegt, den die Leute haben, ne, weil die Arbeitskraft sonst im Betrieb zur Verfügung stehen soll. Diese Weigerung kommt zustande, weil die tschechischen Arbeiter immer dann rangezogen werden, wenn die Gefolgschaft, also die deutschen Mitarbeiter, Sonntag in der Kirche sitzen oder nachts, das liegt an den Entladezeiten der Reichsbahn, die liefern halt Kohlen und Äpfel häufig eben nachts und dann müssen eben die tschechischen Zwangsarbeiter ran. Es gibt noch eine weitere Strafe, die auch Zwangsarbeiter bei Sternburg betrifft, ist die Einweisung in ein sogenanntes Arbeitserziehungslager, kurz AEL. Das sind Lager, die direkt der geheimen Staatspolizei, der Gestapo unterstanden und wo die Lebensbedingungen denen in Konzentrationslagern ähnelten oder glichen. Das findet sich eben auch in diesen Besprechungen des Vertrauensrats. Da gibt es eben Arbeiter, die kriegen mehrfach Geldstrafen auferlegt und irgendwann heißt es dann ganz lapidar, der Tscheche F. ist auf 8 Wochen in ein Erziehungslager gekommen, da er sich wiederholt unbotmäßig verhalten hat. Von dem weiß ich, dass der das überlebt hat, weil der taucht später wieder auf. Auch nochmal ein Hinweis sozusagen auch auf widerständisches Verhalten von den Zwangsarbeitern. Das ist nicht der Regel, also in der Regel, weil die Arbeitskräfte eben doch so dringend gebraucht werden, werden den Zulagen gestrichen und so weiter. Sicher kein Zufall, dass in diesen, Quellen eigentlich immer die gleichen drei Namen auftauchen, Gustav P., Bruno W. und Otto K. Das liegt daran, das sind NSDAP-Funktionäre, die sind ortsbekannt, die haben 1945 den Ort verlassen, das heißt, auf die lässt sich natürlich auch hervorragend die ganze Verantwortung für die Gewalttaten, die unstrittig sind, abladen. Es gibt einige wenige Quellen, die auch, mal gucken, wie lange das Wasser braucht, bis es da drin ist. Es gibt durchaus ein paar wenige Spuren, wo man auch erkennen kann, dass Gefolgschaftsmitglieder, in Anführungsstrichen, Zwangsarbeiter auch in Schutz genommen haben. Also es gibt zum Beispiel einen Tschechen, der dem eben auch vorgeworfen wird, dass er sich der Arbeit verweigert hat und so weiter. Also durchaus ein Delikt oder auch, dass er Sabotage begangen habe. Also durchaus ein Delikt, was mit Einweisung in ein Arbeitserziehungslager hätte geahndet werden können. Es gibt aber in dieser Vertrauensratssitzung gibt es dann einen Arbeiter, der eben Partei für den ergreift und sagt, nee, der ist schon ganz in Ordnung, der war krank und so weiter. Und der hat das auch schon vor Tagen gesagt und so. Und das endet dann eben mit dem Beschluss, man hat den Eindruck bekommen, dass P. kein Saboteur ist. Es wird aber der Beschluss gefasst, ihm eine schriftliche Verwarnung zu erteilen. Also der kommt da noch verhältnismäßig glimpflich aus dieser Geschichte und aus diesen Anschuldigungen auch wieder raus. Was in diesen Akten nicht auftaucht, und das finde ich so ein bisschen sprechend, ist, dass es, also in diesen Vertrauensratsprotokollen gibt es alle möglichen Verwarnungen, die ausgesprochen werden, Disziplinarstrafen und so weiter von Mitarbeitern, weil sie irgendwas geklaut haben, weil sie Bier mitgehen lassen haben, weil sie Getreide gezockt haben, weil sie die Pferde schlecht behandelt haben, sonst was. Es gibt aber keine einzige Quelle, die ich zumindest bisher gefunden habe, ich habe noch bei weitem nicht alles gesichtet, wo es darum geht, dass jemand eben Zwangsarbeitern mit denen verbotenen Kontakte gepflegt hat, denen Essen zugesteckt hat und so weiter. Das taucht nicht auf, kann man sagen, okay, hat sich keiner erwischen lassen, aber macht es vielleicht auch nicht so wahrscheinlich, dass es das besonders massenhaft gegeben hat. Okay, damit sind wir auch schon beim Fazit von diesem Teil. Also auf dem Gut von Sternburg haben in beiden Weltkriegen Zwangsarbeiterinnen gearbeitet. Im Zweiten Weltkrieg hat Sternburg zweifach vom System der Zwangsarbeit profitiert. Zwangsarbeiterinnenlager waren Großabnehmer. Und Zwangsarbeit diente der Aufrechterhaltung der Produktion bei Sternburg. Gewalt durch Betriebsangehörige war allgemein bekannt und verbreitet, ohne dass es von einzelnen Ausnahmen, die ich genannt hatte, systematische ja, Gegenmaßnahmen in irgendeiner Weise von der Betriebsleitung gegeben hat. Noch ein Rechtschreibfehler. Schlampig. Darüber hinaus hat Sternburg Zwangsarbeiterin an Polizei und Gestapo ausgeliefert, mit dem Wissen, was das im schlimmsten Falle hätte bedeuten können. Und letzter Punkt, neben struktureller Diskriminierung und Schikanen blieben Akte solidarischen Verhaltens gegenüber den Zwangsarbeitern offenbar die Ausnahme. So viel vielleicht erstmal als kurzer Überblick über Zwangsarbeit. Und noch zwei, drei Anmerkungen zu Sternburg nach dem 18. April 1945. Da erreichten pünktlich um 13.30 Uhr amerikanische Truppen die Stadt. Die Volkssturmabteilung, die in der Brauerei stationiert war, also kämpfte nicht. Der Brauer Otto Klemm, von dem wir jetzt schon so viel gehört haben, der NSDAP-Propagandaleiter und eben auch Angehöriger von dem Volkssturm, hat versucht, sich selbst zu töten, hat das schwer verletzt überstanden und ist dann mit Gustav Peters, der hat ihn dann nach Leipzig in St. Georg Krankenhaus gebracht, wo dann später Klemm verhaftet wird und Gustav P. auch. Ob die strafrechtlich irgendwann zur Verantwortung gezogen ist, worden sind, weiß ich nicht. Bei Sternburg ist ein sogenannter Dreierausschuss gegründet worden, der die Entnazifizierung des Betriebs durchführen sollte. Er bestand aus 1933 entlassenen Mitarbeitern. Der Direktor stirbt im Juni 1945. Der ist zu dem Zeitpunkt sehr betagt. Also ich gibt keinen Hinweis, jetzt, den ich gefunden habe, dass das kein natürlicher Tod gewesen ist. Und genau, der zweite Direktor, Kurt von Funke, wird verabschiedet aus der Firma im November dann. 1. Juli 1948 wird zum volkseigenen Betrieb. Sternbrauerei relativ ähnlich. Die sind noch bis 1948 als Sternbrauerei, als Privatbrauerei tätig, werden dann teilenteignet und schließlich 1950 ganz zum volkseigenen Betrieb. Das ist jetzt wahrscheinlich die Geschichte, die vielen noch eher hier vertraut ist. Entschädigung von Zwangsarbeitern hat es in der DDR nicht gegeben. Die DDR betrachtete sich bekanntermaßen als antifaschistischer Staat, sah sich also nicht in der Verpflichtung, die Verbrechen des NS-Staates gegenüber den Zwangsarbeitern zu entschädigen. In der Bundesrepublik sah das nicht besser aus. Das heißt, eigentlich erst mit der Gründung dieser Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft gab es überhaupt zwischen 2000 und 2007 überhaupt die Möglichkeit, dass Zwangsarbeiterinnen Entschädigungen beantragten. Also auch bei Sternburg wären wahrscheinlich die meisten, die das betroffen hat, zu dem Zeitpunkt bereits verstorben gewesen sein. Ein Teil der Entlassenen, also der Leute, die 1933 rausfliegen, die bekommen eine sogenannte Wiedergutmachungsleistung. Die wird direkt aus dem Vermögen der Brauerei bzw. aus brauereinahen Sozialstiftungen gezahlt. Da gibt es keine gesetzliche Grundlage für, sondern dieser Dreierausschuss in dieser Zeit, direkt nach Kriegsende sozusagen, die sagen, also gehen zum Direktor und sagen, okay, wir sind hier rausgeflogen, wir haben das und das durchgemacht, wir wollen jetzt die Knete. So, und verhandeln dann, also so eine Form von wilder Entschädigung eigentlich, und kriegen dann, das sind auch, also jetzt keine besonders hohen Summen, das sind so zwischen, also 500 und ich glaube das höchste sind so um die 4.000 Mark, die bekommen. Genau, damit komme ich auch schon zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen nachvollziehbar machen, was unter Umständen an der Erforschung der Geschichte der Sternburg-Brauerei und sozusagen der Lokalgeschichte in Lütschena interessant sein könnte. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Vortrag auch so zahlreich erscheint und vielleicht auch Lust bekommen habt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, in der ganz wunderbaren Gedenkstätte in der Pamoser Straße einfach mal vorbeizuschauen. Herzlichen Dank. Genau eine Stunde. Ja, vielen Dank, Stefan. Wir würden dann jetzt die Diskussion eröffnen. Vorher würde ich noch sagen, es wird von dem Verein, die Gedenkstätte betreibt, jetzt so eine Spendenbox, sage ich mal, rumgegeben. Wer ein bisschen Geld übrig hat, es wäre schön, wenn er da was reintut. Das geht alles für den Erhalt der Gedenkstätte. Ja, formal. Also die Veranstaltung wird aufgenommen. Ihr könnt Fragen stellen und hier an das Mikro gehen. Wer das nicht möchte, kann auch die Frage so stellen, zumindest so laut, dass ich sie verstehen kann. Ich würde sie dann ins Mikro wiederholen, dann werdet ihr auch nicht mit aufgenommen. Ich möchte explizit die Leute, die eher sich vielleicht sonst nicht so trauen, was zu sagen, auffordern, sich das vielleicht zuzutrauen. Und die Leute, die immer was sagen, darauf Rücksicht zu nehmen und nicht gleich als erstes wieder zum Mikro zu rennen. Und bitte auch darum, die Fragen so an den Referenten zu stellen und sich da so einigermaßen kurz zu fassen bei. Genau. Also, wenn ihr wollt, stellt Fragen. Okay, ich breche mal das Eis. Mit einer klassischen Frage. Du hast am Anfang auch gesagt, es geht so nicht so darum zu sagen, Sterni, das sind so die Schlimmsten der Schlimmen. Aber wenn du dich damit auch mehr beschäftigst, kannst du was vielleicht dazu sagen, wie das, ob du auch was quasi so im Vergleich mit anderen Brauereien oder mit anderen Unternehmen hier in der Umgebung sagen kannst? Dadurch, dass ich aus Berlin bin und mich hier tatsächlich nicht so besonders gut auskenne, kann ich dazu relativ wenig sagen. Also die einzigen Firmen sozusagen, mit denen ich mich, bin ich jetzt noch, beschäftigt habe, sind vor allen Dingen Rüstungsfirmen und tatsächlich kannte ich mich bisher mit dem Brauereiwesen relativ wenig aus, deswegen kann ich wenig zum Vergleich sagen. Was ich habe mir die Frage auch gestellt, wie sah das in anderen Brauereien aus? Und es gibt zumindest so bestimmte Indizien, die zumindest darauf hindeuten, dass Sternburg vielleicht, wie gesagt, spekulativ, eine Sonderrolle gespielt hat. Also ich bin mal Spezialinventar zur Zwangsarbeit in Leipzig durchgegangen, wo es ja eine Auflistung der bekannten ZwangsarbeiterInnenlager in Leipzig und Umgebung gibt. Und da gibt es, glaube ich, zwei Brauereien, die selbst eigene Zwangsarbeiterlager betrieben haben. Es könnte, wie gesagt, ein Hinweis darauf sein, dass das jetzt nicht so üblich gewesen ist, dass Brauereien gerade also in dieser Zeit 43, 44 so große Mengen von Zwangsarbeiterinnen so viele Zwangsarbeiterinnen zugeteilt bekommen haben. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie einfach in anderen Orten untergebracht gewesen sind. Also ich kenne es aus Neukölln, wo ich herkomme, sozusagen, da gibt es gerade, also gibt's werden viele Zwangsarbeiter ausgebombt. Das heißt, die werden in allen möglichen Kellerräumen, in Kneipen, sonst wo untergebracht. Es gibt Gemeinschaftslager, wo sich also verschiedene Firmen zusammenschließen und gemeinsam Lager betreiben. Das kann durchaus auch sein. Aber es gibt, wie gesagt, nicht viele Firmen, die eigene Zwangsarbeiterlager haben. Das könnte ein Hinweis sein. Aber ich bin da eigentlich eher sozusagen für Hinweise dankbar von Leuten, die sich mit Zwangsarbeit in Brauereien auskennen. Ist aber jetzt nicht so ein übermäßig beforschtes Thema. Brauereigeschichte ist relativ randständig. Mit Zwangsarbeit beschäftigen sich mittlerweile mehr Leute als vor 20 Jahren, aber da gibt es einfach noch viel zu tun, denke ich. Genau, also ich kann es nicht konkreter leider beantworten bisher. Ich hoffe, dass ich das in 10 Jahren vielleicht kann. Also die Frage ist danach, ob es Kontakte oder Kommunikation mit der Sternburg Brauerei gibt oder gab. Also ich persönlich hatte mal vor längerem mit denen zu tun, das war aber sozusagen bevor wir sozusagen die Forschung soweit fortgeschritten waren. Und sie sind natürlich eingeladen worden und ich hoffe auch so ein bisschen, dass vielleicht jemand aus der Brauerei auch da ist und dann vielleicht nachher nochmal herkommt. Also sozusagen, die sind eingeladen worden, aber mehr vorher auch nicht. Und das liegt aber auch daran, dass wir das, also Carsten Henning als auch ich, das quasi sozusagen in unserer Freizeit machen. Das heißt, wir haben jetzt, das ist sozusagen geplant und wir haben so ein bisschen gehofft sozusagen, dass vielleicht das auch sozusagen für die Brauerei nochmal ein Anlass ist. Ich hatte es ja vorhin auf der Webseite gezeigt, das ist ja ganz grauenhaft, dass die sich vielleicht auch nochmal Gedanken drüber machen, sozusagen, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Wir sind mal vor 2-3 Jahre her, wir hatten eigentlich mal einen Vortrag mit einem viel, also den haben wir auch gehalten, mit einem viel breiteren Zeitraum gehalten, also der so eher, ja, sozusagen deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Spiegel des Biers, Beispiel Sternburg gewesen ist. Und da waren wir auch mal in der Brauerei und hatten die so ein bisschen gefragt, wie es denn so bei ihnen ist, ob sie noch Kontakte zu Leuten haben, die früher mal da gearbeitet haben, ob sie Kontakte zu den mosambikanischen Vertragsarbeitern noch haben, ob sie uns Namen nennen können, ob sie uns weiterhelfen können. Und da war so ein bisschen, die Brauerei ist ja nicht mehr in Lütschena, sondern ist jetzt in dieser also im Brauhaus zu Reudnitz in Leipzig. Und personell gibt es nicht so viele Kontinuitäten. Also da gibt es noch ein paar Leute, die zu DDR-Zeiten da mal gearbeitet haben, aber auch nicht besonders viele. Das heißt, die haben auch nicht so richtig viel Plan, glaube ich, auch von der eigenen Geschichte. Also so die erste Reaktion von dem Menschen, der die Öffentlichkeitsarbeit da macht, war auch so, na, da werdet ihr nichts finden, da gibt's nichts. Und das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet. Die machen halt ihr Bier und das ist halt ihr Bier. So, also ich denke, man muss mal jetzt so ein bisschen gucken, wie sie jetzt damit umgehen und ob sie das, ob sie sich da irgendwie dran da mehr vielleicht auch machen oder sich selber Gedanken machen, wie man das vielleicht auch sozusagen jenseits von dem Kram, den wir jetzt irgendwie erforscht haben, vielleicht auch sozusagen nochmal institutionalisierter oder sowas weiter beforschen kann. So. Aber genau, also das waren sozusagen die beiden Berührungspunkte, sind eingeladen worden und wir haben mal vor Jahren mit denen gesprochen. Warum habt ihr jetzt euch ausgerechnet mit Sterni beschäftigt? Das ist eigentlich eher so ein, ja, das ist eigentlich eine Schnapsidee entsprungen sozusagen. Es gab in einem Kneipenkollektiv, in dem Carsten Henning gearbeitet, die haben im Prinzip eine Art Tagung gemacht, die hatte mal den Arbeitstitel Sterni-Konferenz und da ging es irgendwie darum, sozusagen spannende politische, sozialgeschichtliche, soziologische Aspekte des Trinkens und der Produktion von Alkohol zu behandeln. Und da waren dann, was weiß ich, eben auch Historiker, waren Brauer, sonst sowas. Und eine Idee war halt, weil diese Arbeitsdienst-Sterne-Konferenz war, eben was zur Geschichte des Sternburg-Biers machen. Und als wir dann angefangen haben zu forschen, haben wir festgestellt, okay, es gibt einfach eine wunderbare Quellenbasis und dann gab es so ein bisschen die Idee, okay, wir erzählen die politischen Systembrüche und Kontinuitäten, aber auch sozusagen Sachen, die lokal eben ganz anders ablaufen. Also was weiß ich, ein Brauereidirektor, der in vier verschiedenen politischen Systemen, im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und dann noch in der kurzen Übergangsphase nach 45 sozusagen der Chef von so einer Brauerei ist und natürlich auch den Ort total prägt. Das ist natürlich total spannend, sich das irgendwie anzuschauen. Das war so ein bisschen, das hat uns damals dazu bewogen und dann, das ist jetzt sozusagen so ein kleiner Ausschnitt davon, der ja entstand, weil eigentlich die Gedenkstätte irgendwie über Umwege davon gehört hat und meinte, naja, wollt ihr das nicht nochmal zugespitzt, das, was ihr rausgefunden habt, zugespitzt auf Nationalsozialismus und Zwangsarbeit bei Sternburg machen. Das ist eigentlich der Grund. Wahrscheinlich, ja genau, gibt jetzt keinen Grund, dass man, also wir wussten vorher nicht, was uns erwartet, also deswegen haben wir uns das auch nicht sozusagen so ausgesucht, dass wir gedacht haben, also die Gründe, warum es interessant ist, haben wir eigentlich erst beim Machen so richtig bemerkt, eigentlich. Mich würde interessieren, was so deine Vorstellung noch ist, so in Bezug auf Erinnerungskultur oder was würdest du dir wünschen von der Brauerei, wie die umgehen mit dieser Geschichte oder gibt es da andere Beispiele, wie das so einen zeitgemäßen, guten politischen Umgang damit geben kann? Schwer zu sagen. Also ich finde so ein bisschen, das müssen die halt wissen, wie sie das machen. Also ich glaube sozusagen, ein Anfang wäre erstmal sozusagen, das noch weiter zu beforschen und es wäre natürlich auch ein lohnendes Unterfangen. Also wir haben jetzt tatsächlich auch noch nicht so viele Personen, die wir namentlich zuordnen können. Also wir haben irgendwie 5, 6 Namen von ehemaligen Zwangsarbeitern rausgefunden. Manche von denen, also kenne ich zumindest wiederum auch aus Berlin, sind vermutlich jetzt, als sie damals Zwangsarbeit geleistet haben, möglicherweise auch nicht so alt gewesen. Gerade bei den ersten Anwerbungen sozusagen sind es häufig auch junge Leute gewesen. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, dass es vielleicht sogar auch noch Leute gibt, die leben. Also in der Ecke, wo ich wohne, sozusagen gab es eine Kirchengemeinde zum Beispiel, die haben auch irgendwann festgestellt, okay, auf unserem Friedhof haben halt Zwangsarbeiter gearbeitet und unsere Kirche hat mit anderen Kirchengemeinden Zwangsarbeiter gehabt und sozusagen die haben sich dann zuerst mal mit denen in Verbindung gesetzt und haben auch noch Leute gefunden, die gelebt haben und sozusagen haben dann quasi mit denen zusammen überlegt, sozusagen auch, was die sich wünschen. Und das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wo ich mir vorstellen könnte, dass man das auch bei Sternburg überlegen könnte, ob man eben von diesen bisschen über 50 Leuten, die da gewesen sind und den Leuten auf dem Rittergut, ob man schafft, die namentlich zuordnenbar zu machen und Leute ausfindig zu machen, die damit zu tun haben. Das wäre, glaube ich, sozusagen das, was man zuerst machen sollte und man sollte auf jeden Fall diese Webseite als erstes überarbeiten. So, das vielleicht als erste zwei Schritte und dann denke ich, wenn man damit erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, Leute findet, nicht Leute findet, dann kann man vielleicht nochmal weiter diskutieren, aber so würde ich vielleicht rangehen. So. Du hast gesagt, dass die strafrechtliche Verfolgung sich deiner Kenntnis entzieht. Hast du sonst die Täterinnenbiografien der wesentlichen vier hier nachgezeichnet, dann im Nachgang, oder ist es nicht geschehen? Bleib mal kurz an mich. Die Frage war, ich habe noch nicht. Ob das gesagt, die vier zentralen Täter waren, oder? Nee. Nein, du hast gesagt, dass sich die strafrechtliche Verfolgung der Täterin sich deiner Kenntnis entzieht. Genau. Und ich wollte wissen, ob du sonst die Täterbiografien noch ein Stück weit nachvollziehen kannst. Sprich, ob die nochmal irgendwo anders tätig geworden sind. Nach 45. Ja. Nee, habe ich bisher noch nicht. Also ich habe mal so ein bisschen ganz grob irgendwie sozusagen geschaut, ob man einfach sozusagen über die Leute, vielleicht weil sie noch irgendwie nochmal woanders prominent geworden sind oder so, die Namen einfach so nochmal irgendwo im Netz einfach auftauchen, so, das habe ich gemacht, aber sonst habe ich die jetzt noch nicht systematisch weiterverfolgt. So, das wäre auch noch eine Baustelle, die man betreiben kann. Genau. Also wie gesagt, ich weiß, dass die, also da gibt es sicher auch Anhaltspunkte, wo man weiter gucken kann. Also es ist bekannt, dass die verhaftet worden sind. Das heißt, man kann durchaus, wenn man die Ressourcen dazu hat, nochmal gucken, ob irgendwie bei amerikanischen Stellen nochmal was auftaucht. Ich habe angefangen, im Berlin Document Center zu recherchieren, ob ich die Typen da nochmal irgendwie in Berlin im Bundesarchiv irgendwie finde. Das ist aber an der Computertechnik des Bundesarchivs, die ist grauenhaft. Da gibt es dann Tage, wo die Rechner einfach nicht funktionieren und das waren ausgerechnet die zwei Tage, die ich dafür eingeplant hatte. Also da kann man noch gucken, bin ich auch dran, aber gibt es bisher noch nichts. Ist nicht. Also ich habe jetzt erstmal nur die, weil die eben nicht nur digitalisiert vorliegt, bin jetzt erstmal nur die NSDAP-Mitgliederkartei durchgegangen und habe mir die angeschaut, so wann sind die eingetreten, bla und solche Sachen. Aber da kann es durchaus sein, dass man da noch mehr finden würde. Gab es dann nach der Wiedervereinigung nochmal die Öffentlichkeitsarbeit? Naja, die Brauerei ist relativ kurz, also es gab eben dann nochmal ein kurzes Intermezzo, wo die irgendwie eine Kooperation mit Stuttgarter Hofbräu irgendwie hatten und die sind dann aber relativ schnell auch dicht gemacht worden und tatsächlich in der Zeit haben auch, glaube ich, die Leute, die in der Brauerei arbeiten, auch ganz andere Probleme gehabt. Also gab es dann irgendwie Streiks gegen die Betriebsschließung und so weiter. Also es ist auch eine ziemlich turbulente Zeit. Also es gibt sozusagen auch Leute vor Ort, die sozusagen so regionalgeschichtliche Sachen machen. Also, weil das jetzt vielleicht nicht so gut für alle verständlich war, war jetzt nochmal die Frage und dann auch nochmal die Nachfrage in dieselbe Richtung, ob die Sternburg-Brauerei oder eine ihrer Nachfolger sich, ob es da Öffentlichkeitsarbeit zu der Geschichte gab, ob die sich dazu verhalten haben. So. Also ist mir nichts bekannt. Wir haben die Leipziger Volkszeitung von 1990 fortfolgende durchforstet nach allem, was mit Sternburg zu tun hat. Da ist mir nichts aufgefallen, aber Und also wir haben uns auch mit einem Menschen, der in Lützschena sozusagen sich auch viel mit der Geschichte der Brauerei beschäftigt hat, auch getroffen. Der hat jetzt da, also hat davon eigentlich auch nichts erzählt, dass das, also nee, ist mir nicht bekannt und halte ich auch für unwahrscheinlich. Also wäre, glaube ich, da auch zur Sprache gekommen. Na, also weil das jetzt ja mehrfach die Fragen kamen und so, ich weiß auch nicht, ob jemand von Sternburg hier ist, aber ich finde, dass man schon eine deutlichere Aufforderung auch in die Richtung geben kann. Dass es nicht, es ist ja nicht an dir oder an anderen historisch forschenden Menschen da jetzt für die das rauszufinden, sondern es ist an denen, sich damit auseinanderzusetzen. Und die werben ja auch mit ihrer Geschichte, die sagen ja nicht, uns gibt es übrigens auch schon seit 7 Jahren, sondern eben seit was, 195 oder was? 190. Und ich finde auch, dass die auch nicht euer Wissen abgreifen sollen, sondern euch dafür Geld geben. Also fände ich jetzt mal eine mindeste Forderung. Oder anderen Leuten, die das weitermachen oder so. Aber, genau. Nee, genau, also jetzt wissen sie es und jetzt können sie was damit machen und genau, was sie damit machen, wird man dann sehen oder muss, genau, vielleicht auch den Appell nochmal deutlicher auch formulieren, dann ihnen gegenüber. Vielleicht auf dem nächsten Brauereifest oder so, da sind dann auch immer viele Leute. Kann man genau, ja, wenn Egotronic dann wieder auftreten sollte, da. Was soll ich schaffen? Ironisch. Nee, sind da schon aufgetreten. Ja, ja. Ich würde jetzt vielleicht die Diskussion in einen kleineren Rahmen verschieben. Du bleibst ja auch noch hier. Wir gehen nochmal rüber ins Café, ehe jetzt alle so denken, wann gehe ich denn am besten? Wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr die auch noch stellen. Bevor wir das hier sagen, auf möchte ich schon noch hinweisen auf eine Veranstaltung, die nächste Führung durch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig ist am 13.12. um 14 Uhr. Die Führung hat den Themenschwerpunkt das Frauen-KZ der HASAG. Die Gedenkstätte, wer das nicht weiß, ist in der Permoser Straße. Ihr habt vielleicht auch Flyer auf den Stühlen und die haben auch sonst regelmäßige Öffnungszeiten und ja. Also ist das schon also interessant und schon der Aufruf, sich auch mit der Geschichte in Leipzig zu befassen. Ich danke dir und danke euch, dass ihr gekommen seid und bis nachher oder so. Genau.